Waren steht der Herrscher aus den Bühnen, siehe von der Falle an der Schalle an den Schall. Wenn die Nacht wie eine gute Mutter, leise ebnet du auch aufgetan, auch ab und an. Wenn die Nacht wie eine gute Mutter, leise ebnet du aufgetan, auch ab und an. Ich trinke sie vom großen Wasser, da die Sterne hier am Himmel, die am Himmel stehen. Und sie heben ihre starken Köpfe, laus in des Sommer, in des Sommer, in des Wehen. Und sie heben ihre starken Köpfe, laus in des Sommer, in des Sommer, in des Wehen. Langsam schweifen wieder sie von dannen, die einer Leiter sechser Socken Zeit. Und sie schwinden in der Ferne Nebel, wie im hohen Tod und tolle Ewigkeit. Und sie schwinden in der Ferne Nebel,